Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg fand am 26. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung statt. Kim Jong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae und weitere führende Kader der Partei, des Staates und der Armee, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei in der Stadt Pyongyang, die Funktionäre der Partei, Streitkräfte des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Kriegsveteranen, die Mitarbeiter der Organe, Fabriken und Betriebe, Helden, die Mobilisierten, die Familien der Armeeangehörigen, verdienstvollen Aktivisten bei der Unterstützung der Armee, jugendlichen Studenten von der Stadt Pyongyang, der Vertreter der Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und Auslandskoreaner nahmen an der Veranstaltung teil. Die Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen sowie die Militärattachés in der TVIAK waren dazu eingeladen. Armeegeneral Park Jung-sik, Mitglied des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Minister für Volksstreitkräfte, hielt ein Referat. Er unterstrich, der Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg sei ein bemerkenswertes militärisches Wunder im 20. Jahrhundert, das die Armee und das Volk der TVIAK unter der Führung des unbesiegbaren eisernen Heerführers Generalissimus Kim Il-sung aus eigener Kraft, mit unbeugsamer Geisteskraft und durch ihren heroischen Kampf geschaffen hätten. Der Vaterländische Befreiungskrieg habe die Wahrheit eindeutig gezeigt, dass die Armee und das Volk, die sich unter der Leitung des großen Führers mit Vertrauen zur Gerechtigkeit ihrer Sache und zu ihrer Kraft zum gesamtnationalen Widerstandskampf für die Verteidigung des Vaterlandes erhoben haben, sicher den Sieg erringen und nicht besiegt werden. Alle sollten noch fester geschaut, um Genossen Kim Jong-un die stolzvollen Siegestraditionen des Songun Korea ewig überliefern und für den endgültigen Sieg in der Konfrontation mit den USA und beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates wie ein Mann tatkräftig voranschreiten.